13. Hier. K. Ich könnte. Pudesse. Teil. A parte. Lieben, sehr gerne tun. Adorar. Winter. O inverno. Skifahren. Esquiar. 14. In. Dentro de. Weitere Jahreszeiten. Frühling. A primavera. Herbst. O outono.